Zettiger im Sektmodus, geh on mit deinem Bitch, ja, und mach Foto. Superstar-Status seit Februar, krass, oder? Mach, was du in einem Jahr machst, in einem Monat, bleib locker. Weil der Unterschied zwischen uns ist, ich steig ein, gib ihm Kickdown, baller los, wenn es dein Grund gibt. Auf deine Manieren und dein Stolz, Leute kriechen, weil sie riechen, den Erfolg küsst den Ring, krieg je. Lala, deine Freundin steht auf Fußballer. Herzlich willkommen, ich bin Tsubasa. Knapp Millionen und die redet noch von Newcomer. Du fragst nach Feature, doch kriegst Yara, Tsubaba. Wo bleiben deine Waffen, wo Munition? Alles Plastik-Rapper gehen nicht auf Risiko. Letztes Jahr, hey, hier musste ich noch Kilos holen. Heute 30 Millionen im Monat Minimum, guck Mama. Ich hol uns raus aus dieser Drecksgegend. Pack 10 Arabs im Schwarz, Jeep Mercedes. Lachkick, wie du rennst vor der Machrede. Nachtschicht fließt Patte, lass den Geld regnen. Mist. Rapper zittern, aber reden über Pakete. Gino und sag, mein Bruder, willst du gehen? Steuerfrei sitz im Royce oder AMG. Augen grob verdeckt, die Louis V. Es macht Klick, Klack, Bang, Bang. Schüsse fallen, Carmen ist mein Team. Hier ist dir keiner hoch, wenn du liegst. Machen alles nur für Mutter, Mutter. Geben weiter Vollgas, Vollgas. Nie wieder Hunger, Hunger. Stapel Umsatz, Omas, Coca, Cocaina. Ich hab gehört, deine Freunde machen Anzeigen im Netz, ja. Doch ich seh, dass sie Angst haben, Cousin, ja. Meine Liebe schnappen zu einem richtigen Moment. Weil du Pussy nicht im Ansatz, das willst, was du rappst. Brech dich dir ein mit Musti, zieh dich raus aus deinem Bett. Fängst dich für Taxi, Lila, die Coco Chanel. Geben Gas, Diggi, fast live, leben schnell. Heute Karibik, morgen Brasilien, fick die Welt, genug Geld ist in der Louis V. Ich hol uns raus aus dieser Drecksgegend. Pack 10 Arabs im Schwarz, Jeep Mercedes. Lachkick, wie du rennst vor der Machrede. Nachtschicht fließt Patte, lass den Geld regnen. Mist. Rapper zittern, aber reden über Pakete. Gino und sag, mein Bruder, willst du gehen? Steuerfrei sitz im Royce oder AMG. Augen grob verdeckt, die Louis V. Es macht Klick, Klack, Bang, Bang. Klick, Klack, Bang, Bang. Es macht Klick, Klack, Bang, Bang. Gino und sag, mein Bruder, willst du gehen? Click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,